Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit dem 128. Kapitel auf der Seite 188 des ersten Bandes. Und wir waren stehen geblieben beim 352. Hadith. Das Kapitel 128 lautet: Die Erlaubnis, den Freitag zu Russel zu unterlassen. Bevor wir den dazugehörigen oder die dazugehörige Überlieferung uns anschauen, der 127. Kapitel vorher, den wir letztes Mal durchgenommen haben, da ging es allgemein um den Russel am Freitag. Und da haben wir einige Überlieferungen gesehen, die darauf hinweisen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert hat und es angeordnet hat, und aus denen man auch entnehmen kann, dass es sogar eine Pflicht ist, den Freitagsrussel zu vollziehen. Ich hatte allerdings auch schon vorweggenommen, dass die meisten Gelehrten das nicht so sehen, wie die offensichtliche Bedeutung dieser Hadithe sind. Und der Grund dafür ist eben, weil es eben auch andere Überlieferungen gibt, die diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam abschwächen. Praktisch gesehen, natürlich könnte man sagen, es hat praktisch keine große Auswirkung, weil der gläubige Muslim sowieso nach Vollkommenheit strebt und sich für den Tag vorbereitet. Und letztendlich ist es eine Aktion von einigen Minuten, die er für Allah subhanahu wa ta'ala investiert. Allerdings hat das manchmal eine Auswirkung, gerade wenn es darum geht, dass jemand unter Zeitdruck ist und er jetzt entscheiden muss, was er macht und was er weglässt. Und dann haben zweifellos Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat, einen Vorrang, weil sie wertvoller sind als Handlungen, die, bei denen wir vor die Wahl gestellt werden, die quasi Mustahab oder Sunnah sind. Die Vorgehensweise vom Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, erkennen wir hier deutlich, dass er dir sagen will: Pass auf, bevor du zu schnell urteilst, lies auch erstmal weiter, denn ich habe auch noch andere Überlieferungen dazu, und die wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte: Die Leute waren damals auf sich selbst gestellt. Sie gingen jeweils zum Freitagsgebet in dem Zustand, in dem sie sich befanden. Dann sagte man zu ihnen: Es wäre gut, wenn ihr den Russel vollziehen würdet. Die Aussage von Aisha radiallahu anha, die Leute waren damals auf sich selbst gestellt, sie will damit sagen, sie haben ihr eigenes Brot und ihr eigenen Rizq selbst erarbeitet und auf dem Acker gearbeitet oder für andere Leute als angestellte Lohnarbeiter gearbeitet, wie dem auch sei. Das heißt, sie waren den Umständen entsprechend, wenn sie zum Freitagsgebet kamen, ausgelastet bzw. ermüdet durch die Arbeit, was sich auswirkt eben auf die Kleidung, was sich auswirkt auf den Körpergeruch, und das ist, was sie damit sagen möchte. Sie gingen jeweils zum Freitagsgebet in dem Zustand, in dem sie sich befanden, das heißt von der Arbeit direkt zum Freitagsgebet, dann sagte man zu ihnen: Lawir tasaltum, das heißt, wenn ihr es wäre gut, wenn ihr den Russel vollziehen würdet. Und hier, diese Überlieferung weist deutlich auf die Ursache hin, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen den Russel angeordnet hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir sagen weder, dass der Russel immer wajib ist, noch dass der Russel immer Sunnah ist. Und wir sagen eben, so wie es auch überliefert ist, wenn man in einem Zustand ist, in dem man andere Menschen stören würde, den Körpergeruch anderer stören würde, dann ist es für einen verpflichtend, und ansonsten eben ist es eine Sunnah und eben keine Verpflichtung. Die nächste Überlieferung: Ikrimah berichtet, dass ein paar Leute aus dem Irak kamen und sagten: O Ibn Abbas, bist du der Ansicht, dass der Russel am Freitag eine Pflicht ist? Er antwortete: Nein. Aber es ist reiner und besser, wenn man sich wäscht. Wer es jedoch nicht tut, so ist es für ihn keine Pflicht. Und ich teile euch mit, wie das mit dem Russel angefangen hat. Es war anstrengend für die Leute, sie kleideten sich mit Wolle, trugen Dinge auf ihrem Rücken und ihre Moschee war eng und die Decke niedrig. Die Decke war nur da, um Schatten zu spenden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam dann an einem heißen Tag, an dem die Menschen, die diese Wolle trugen, so stark schwitzten, dass ihr Geruch wahrnehmbar war, wodurch die einen die anderen belästigten. Als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam dies merkte, sagte er: O ihr Menschen, wenn es Freitag ist, wascht euch. Und man soll sich mit dem besten Öl und Parfüm, das man hat, einreiben. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte: Dann brachte Allah ihnen Gutes, sie kleideten sich mit anderem als Wolle, die Arbeit blieb ihnen erspart und die Moschee wurde erweitert. Dadurch verminderte sich der störende Geruch, den sie infolge des Schwitzens zu riechen bekamen. In dieser Überlieferung, liebe Geschwister, die einiges noch einmal wiederholt hat und verdeutlicht hat, was wir vorhin gesagt haben, aber lernen wir zusätzlich eine eben wichtige Angelegenheit, und die ist yani in diesem Hadith zwar in einem Satz erwähnt. Ikrimah berichtet, dass ein paar Leute aus dem Irak kamen und sagten: O Ibn Abbas und so weiter. Aber wenn man sich mal vorstellt, yani, Ibn Abbas hat in Makkah gehaust und gehört nicht zu den Auswanderern, weder er noch seine Mutter, radiallahu ta'ala anhum. Das heißt, die Leute kamen aus dem Irak, um yani, vielleicht haben sie die Hajj vollzogen, die Umrah vollzogen, das eine Sache, aber entscheidend ist, dass sie eben sich an einen Gelehrten gewandt haben, der sich eben auskennt, der von Anfang an dabei gewesen ist und der noch eine Eigenschaft hat, die nicht jeder hat, und zwar ist er gehört auch zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie fragen ihn: Bist du der Ansicht, dass der Russen am Freitag eine Pflicht ist? Und aus diesem Hadith entnehmen wir wieder die Vorgehensweise, die wir vorhin schon im letzten Unterricht schon mal erwähnt haben, dass Abu Dawud rahimahullah ta'ala erst die Marfu'-Hadith erwähnt, dann die Mawquf-Hadith erwähnt. Weil das ist ein Mawquf-Hadith, weil das ist ja hier jetzt die Frage ist, nach was ist, also Mawquf-Hadith in dem Sinne, dass hier die Ansicht von Ibn Abbas radiallahu anhu erfragt wird. Ja? Und insofern ist es Mawquf. Mawquf ist alles, was einem Sahabi an Aussagen und Handlungen und so weiter zugeschrieben wird. Weil er erwähnt seine Ansicht, er begründet sie zwar mit einem Hadith, aber der Hadith ist ja nicht eindeutig, deswegen ist ja diese Meinungsverschiedenheit auch da. Aber das ist eben an zweiter Stelle nach den Offenbarungsquellen, sind eben das Verständnis der Sahaba radiallahu ta'ala an und für uns von entscheidender Bedeutung. Er wird direkt gefragt: Ist es Freitags Russel Pflicht? Er sagt nein, und er sagt, der Grund dafür war eben, dass die Leute damals Wolle trugen, und das sind alles halt eben Arten von Kleidern, die besonders warm geben, und das sind halt Kleider, die auch, oder Wolle ist eben ein Stoff, den man sehr leicht gewinnen kann, anders als also mit Sicherheit einfacher zu gewinnen als Baumwolle oder anderes, und später, und die Leute waren arm, will er damit sagen. Und später, als Leute reicher wurden und sie nicht mehr so viel arbeiten mussten, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Ländereien befreit hat und andere für sie haben arbeiten lassen. Und ihr wisst zum Beispiel auch, die Juden von Khaybar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte sich mit ihnen geeinigt darauf, dass sie das Land bebauen und sie deswegen die Hälfte der Ernte abgeben und so weiter und so fort. Und solche Sachen haben sich ergeben, wodurch es den Menschen besser ging und sie nicht mehr so auf sich alleine gestellt waren. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Toren seiner Gnade und seinen Rizq für sie nach und nach geöffnet. Wie dem auch sei, dieser Hadith macht uns deutlich, was wir zuvor gehört haben. Der nächste Überlieferung, Samura radiallahu ta'ala anhu erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wer am Freitag den Russel vollzieht, so ist dies ausreichend. Und welch gute Tat dies doch ist. Wer aber den Russel vollzieht, so ist dies besser. Diese Überlieferung ist wiederum ein Marfu' Hadith, also eine Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Fall. Und Die Beweisführung aus diesem Hadith ist natürlich, dass man sagt, dass der Russel am Freitag ausreichend ist. Und wenn er ausreichend ist, das bedeutet, man hat seine Pflicht erfüllt. Der zweite Teil des Hadithes in Zusammenhang mit dem ersten ist auch ein weiterer Beweis, allein steht nicht ganz, was wir gleich sehen werden, denn es heißt, wer den Russel vollzieht, so ist dies besser. Das heißt, den Russel zu vollziehen ist besser, als nur den Wudu zu vollziehen. Das Erste, was man daraus verstehen würde, ist, dass man hört gut und besser. Ja, also wenn ich sage, diese Sache ist besser als die andere, dann verstehe ich im ersten Augenblick darunter, dass das andere gut ist. Weil besser die Steigerungsform ist von gut. Aber das muss nicht sein. Weil das ist zwar sprachlich die Steigerungsform, der Komparativ davon, aber das ist nicht unbedingt tatsächlich der Fall. Weil wenn ich gut mit schlechtem vergleiche, ist gut auch besser als schlecht. Das heißt, etwa eine gute Tat ist auch besser als eine sündhafte Tat. Ja? Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, als er über in Surat al-Jum'ah über das Freitagsgebet gesprochen hat, sagte er, dies ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Aber das Freitagsgebet ist eine Pflicht, fort. Und es zu unterlassen ist eine schwere Sünde. Sogar wenn jemand das Freitagsgebet dreimal hintereinander unterlässt, ohne einen Grund dafür zu haben, aus Unachtsamkeit quasi, den versiegelt Allah sein Herz. Gott bewahre. Das heißt, es gehört zu den wichtigsten Pflichten überhaupt. Yani, also, es ist nicht nur ein Fardgebet, das praktisch das Duhrgebet ersetzt, und dann ist es yani, noch mehr als das hinaus. Insofern, aber in Zusammenhang mit dem ersten Teil des Hadithes, wo es heißt, den Wudu zu vollziehen am Freitag ist ausreichend, das heißt, man hat seine Pflicht erfüllt. Und diese Beweisführung reicht nur. Das Problem ist nur an dieser Überlieferung, dass viele Hadith-Gelehrte den Hadith nicht akzeptieren. Das ist eben auch eine Sache. Das muss man auch verstehen, dass Grund für Meinungsverschiedenheiten ist nicht nur das unterschiedliche Verständnis des Hadithes. Und das habe ich auch gerade deutlich gemacht, dass dies auch nicht ganz eindeutig ist. Auch die Sache mit der Wudu ist ausreichend. Ausreichend für was? Ausreichend dafür, dass man dass das Gebet am Freitag gültig ist, funktioniert. Ja. Aber die Frage ist, ausreichend, das heißt, ersetzt das oder erfüllt das meine Pflicht dem Freitag gegenüber, dass ich mich gereinigt habe, vom Freitag zu kommen, wie der Prophet von mir verlangt hat, a.s.w., das muss nicht unbedingt sein. Ja. Das heißt, also so eindeutig ist die Überlieferung auch wieder nicht. Das heißt, wir haben immer die zwei Sachen. Erstens müssen wir beweisen, dass der Hadith dem Propheten zugeschrieben werden darf, a.s.w. Und das haben manche Imame gemacht, wie Imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Und wer dann mit uns noch mitgeht, dem können wir dann diskutieren über das Verständnis des Hadithes, Allahu a'lam. Der Russel, wie wir auch schon erwähnt haben, ist eine Ibadah, die zu verschiedenen Zeiten gesetzlich ist. Und die Frage ist nun, wenn sie gesetzlich ist, natürlich, was ist der Hukm darüber? Ist es Wajib, ist es Mustahab, wie auch immer. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo weitere Situationen, denen der Russel Mashru' ist. Das heißt also gesetzlich ist, wie zum Beispiel nach dem Haid, nach der Menstruation, nach dem Wochenbett, ja, und so weiter und so fort. Und eine weitere Situation haben wir jetzt hier im 129. Kapitel, Russel bei Annahme des Islam. Im 355. Hadith heißt es, Qais ibn Asim sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um den Islam anzunehmen. Da ordnete er mir an, den Russel mit Wasser gemischt mit Zizifusblättern zu vollziehen. Die Frage ist also, wenn jemand den Islam annimmt, muss diese Person dann den Russel vollziehen? Oder reicht die Annahme des Islam aus und beim nächsten Gebet reicht es aus, wenn er den Wudu vollzieht und den Russel brauche er nicht vollziehen? Das ist die Frage. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, manche von ihnen sagen, es ist Wajib und manche von ihnen sagen, es ist eine Sunnah. Und diejenigen, die sagen, dass es wajib ist, berufen sich auf Hadithe, wie den wir gerade eben gesehen haben. Der Hadith hier gerade ist ein Argument für diejenigen, die einen dazu verpflichten. Denn es heißt im Arabischen, فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلْ. Das heißt, er hat mir angeordnet, Ghusl zu vollziehen. Und Anordnungen, normalerweise verstehen wir verpflichtend, muss natürlich nicht immer sein, aber es ist nun mal die Ausgangslage. Allerdings, der Faqih, der Fiqh-Gelehrte, natürlich, ihm entgeht nicht, dass in dieser Überlieferung Zizifusblätter erwähnt werden. Und sobald in das Wasser etwas gemischt wird, das entweder den Geruch des Wassers oder den Geschmack des Wassers oder die Farbe des Wassers verändert, dann stellt sich die Frage, ob überhaupt das hier um einen, ob es hier um einen regelrechten Russel überhaupt geht. Ja, sondern, weil ihr wisst, Russel auf Arabisch kann zwar diese rituelle Ganzwaschung sein, aber muss nicht sein. Kann ja auch sein, dass einfach gemeint ist, dass man sich duscht und sauber macht. Ja. Und diesen Hinweis haben wir in dieser Überlieferung. Diesen Hinweis haben wir in dieser Überlieferung. Und deswegen, wie heißt es, auch bei der Totenwaschung, bei der Totenwaschung soll man dann bei der letzten Waschung, wie heißt es, Kampfer mischen. Ja? Aber in den vorigen Waschungen nicht. Ja? Und das heißt, die Waschung, bei der dann dieser Kafur drin ist, ist eine Waschung, um diesen Stoff an den Körper zu bringen. Oder mit dem Stoff, den man reintut, vielleicht manchmal auch benutzt man Seife und ähnliches, um den Körper zu reinigen. Aber die Waschungen vorher, wo man das nicht drin gemischt hat, die waren die eigentliche Waschung für den Russel. Warum? Weil man für die rituelle Reinigung eben sogenanntes Tahur-Wasser braucht. Ja? Also an sich Tahir, das ist an sich rein, gesetzlich rein und anderes reinigend. Ja? Das heißt also, hier ist eben der Hinweis darauf, dass die Anordnung des Russel etwas mit Sauberkeit zu tun hat, eher als etwas zu tun hat mit, dass er zum Beispiel als Kafir Junub war. Weil diese Regelungen sowieso für ihn nicht greifen. Ja, weil er sowieso kein Muslim ist. Deswegen, also diese Unterschiede gibt es. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Muslim die Moschee betreten will und er ist Junub, sagen wir ihm, mach erst den Russel. Okay? Aber wenn jemand als Kafir die Moschee betreten will, dann werden wir ihm nicht sagen, mach erstmal Russel, weil es bringt nichts, weil der Russel sowieso wird von ihm nicht angenommen werden, dieser Ibadah von ihm nicht angenommen werden. Voraussetzung für jede Ibadah ist die Annahme des Islam. Insofern, diese Unterschiede gibt es zwischen diesen beiden. Schauen wir uns die nächste Überlieferung an, dann sage ich noch was dazu. Der Großvater von Uthaym ibn Kathir ibn Kulayb berichtet, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und sagte, ich habe den Islam angenommen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, wirf die Haare des Unglaubens von dir ab. Der Vater von Uthaym sagte, er meint damit, rasiere dich. Und jemand anderes berichtete mir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem anderen sagte, wirf die Haare des Unglaubens von dir ab und lass dich beschneiden. In dieser Überlieferung ist jetzt wieder ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat wieder den Islam angenommen. Aber was ist jetzt auffallend, wenn wir uns die Geschichte mit dem Russel anschauen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm den Russel nicht angeordnet. Und das ist eben die Sache. Deswegen sagen wir, die meisten Menschen, die den Islam angenommen haben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da wissen wir nichts von einer Anordnung des Russels. Wir wissen nichts von einer Anordnung des Russels. Und deswegen sagen wir, der Russel ist keine Voraussetzung für die Annahme des Islam, sowieso nicht. Und auch danach reicht es aus, wenn er den Wudu vollzieht richtigerweise und mit den Muslimen ihr Gebet verrichtet. Sollte allerdings, wie heißt es, weil es kann ja auch Umstände geben. Jetzt, die Frage ist jetzt, warum hat er diesem einen dann angeordnet, dass er den Russel vollziehen soll, dem Qais ibn Asim. Wir sagen, es kann sein, Und diese Vermutung ist jetzt legitim, weil es ja viele andere Begebenheiten gibt, wo eben diese andere Russe nicht da war. Ja? Dann sagen wir, wahrscheinlich hat es was mit der Person an sich zu tun. Wahrscheinlich hat es mit der Situation zu tun, in der er sich befand. Vielleicht war er nicht sauber, vielleicht war er stand gerade Wasser zur Verfügung oder ähnliches. Ja? Weil diese Angelegenheiten berücksichtigt man, bevor man, weil wenn wir nämlich sagen, der Russe ist Pflicht wegen diesem einen Hadith, dann hast du ein Problem mit allen anderen Überlieferungen. Weil wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den anderen das nicht angeordnet hat? Also du kannst nicht sagen, die haben das gewusst. Unmöglich. Jemand, der den Islam annimmt, hat diese Information, wo soll die her haben? Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit Sicherheit diese Pflicht der Weitergabe, des Überbringung der Botschaft nicht missachtet. Tamam? Also, deswegen ist wohl die gerechteste Ansicht, dass man sagt, der Russel ist hier nicht verpflichtend, sondern erwünscht, besonders dann, wenn es einen offensichtlichen Grund gibt. Und diese, dass der Prophet ﷺ situationsbedingt geantwortet, weist auch diesen Hinweis gibt es auch in diesem Hadith, weil er sagte hier, wirf die Haare des Unglaubens von dir ab. Das heißt also, rasier deinen Kopf. Okay? Warum hat er ihm, ja, offensichtlich hat er irgendeine Frisur gehabt, die einfach für einen Muslim als Mann nicht erlaubt ist, oder es ziemt sich nicht, so eine Frisur auf dem Haupt zu tragen. Und die zweite Sache ist, lass dich beschneiden, ist, wir wissen, ebenfalls eine Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und wie heißt es, sogar verpflichtend, weil wir nicht wüssten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas anderes dazu gesagt hat, und Allah weiß am besten Bescheid. Aber diese Angelegenheit ist ja anders, weil die Sache mit dem Beschneiden ist ja keine Sache, die man, ja, nee, erstens ist keine Voraussetzung für die Annahme des Islam. Und zweitens, wenn er unbeschnitten ist, kann er trotzdem beten, kann er trotzdem fasten, kann er trotzdem Muslim sein. Und außerdem ist nicht in jeder Situation die Sache so einfach, dass man, Voraussetzung für die Beschneidung ist auch, dass es jemanden gibt, der diese Sache durchführen kann. Also es muss einen Experten geben, der diese Sache legitimerweise durchführen kann. Insofern ist das kein gutes Argument zu sagen, warum hat er dann in anderen Hadithen nicht die Sache der Beschneidung erwähnt, weil das ist keine Sache, die auch sofort unbedingt gemacht werden muss. Ja, also wo ist das Problem, wenn er einen Tag wartet, zwei Tage wartet, eine Woche wartet, bis auf nächste Gelegenheit wartet, ist kein Problem. Aber wenn der Russel verpflichtend wäre, das nächste Gebet besteht an. Entweder steht es gerade an oder es steht in den nächsten paar Stunden an. Also das eine mit anderen zu vergleichen wäre problematisch. 130. Eine Frau wäscht das Kleid, das sie während ihrer Periode trägt. Taban, in diesem Fall, wir sind ja immer noch im Kapitel der Reinheit. Ja? Und im Kapitel der Reinheit geht es ja auch sehr viel um die Voraussetzung der Reinheit ist ja Voraussetzung für das Gebet. Insofern haben wir, das ist nicht nur, dass man als der Körper rein sein muss, sondern wir haben noch zwei weitere Dinge, die rein sein müssen für das Gebet. Das ist einmal die Kleidung, und darauf möchte ich jetzt im nächsten Kapitel hinweisen. Und als drittes haben wir den Gebetsplatz, auf dem wir beten. Mu'adha sagte, ich fragte Aisha radiallahu anha über eine menstruierende Frau, auf deren Kleid Blut gelangt ist. Sie sagte, wasch es. Wenn es nicht weggeht, dann ändere die Farbe mit etwas Gelblichem. Zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam hatte ich manchmal drei Perioden hintereinander und wusch mein Kleid nicht. In dieser Überlieferung, liebe Geschwister, stellt sich die Frage, darf eine Frau ihr Salah verrichten in einem Kleid, in dem sie auch ihre Menstruation gehabt hat? Und wenn ja, was macht sie mit dem Blut, das das Kleid berührt hat? Und die Antwort darauf lautet, dass die Frau in dem gleichen Kleid beten darf. Und sollte sich dort Menstruationsblut befinden, so muss sie versuchen, dieses Menstruationsblut wegzuwaschen. Und wenn es nicht wegzuwaschen geht, dann zumindest, dass die Blutflecken abgeschwächt werden und gelblich werden oder heller werden. Weil diese Sache ist dann, darüber wird dann hinweggesehen. Es wird also von dir nicht verlangt, dass du deswegen ein anderes Kleid kaufst und anziehst. Aber in der heutigen Zeit, viele von uns sagen sich, ja, nee, wo ist das Problem, zieh einfach ein anderes Kleid an, sagst du erledigt. Aber wir reden jetzt hier von Menschen, die in einer Zeit gelebt haben, wo man, wenn man geredet hat über die Nafaqa, das heißt über die Ausgaben, die ein Mann machen muss für seine Ehefrau, und wenn es um Kleider geht, dann sagt man, er muss ihr zwei Kleider im Jahr sie besorgen. Ein Kleid für den Winter und ein Kleid für den Sommer. Okay, und das war es dann auch schon. Das sind andere Situationen, aber es ist wichtig, das zu wissen, weil alles, was über die Pflicht hinausgeht, macht ein Mann, wenn er sie macht, als gute Tat, als freiwillige Tat. Aber man kann ihm nicht von ihm mehr erwarten, als der Islam von ihm erwartet. Die Grundlage des Ganzen ist die Najasa des Blutes. Denn die Najasa des Blutes, des Menstruationsblutes, unter Übereinkunft der Gelehrten ist das Najis und unrein. Deswegen muss es gewaschen werden. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Aisha sagte, in der letzten Aussage, sie sagt, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam hatte ich manchmal drei Perioden hintereinander und wusch mein Kleid nicht. Sie will damit sagen, weil mein Kleid nicht durch Blut befleckt wurde. Ja? Und deswegen, die Najasa, diese Unreinheit, befindet sich im Blut und eben nicht, zum Beispiel, wird nicht übertragen durch ihre Haut, durch ihren Schweiß oder ähnliches. Ja? Denn ihr wisst, und bei den Juden war es so, dass sie nicht einmal mit der Frau im gleichen Haus gewesen sind, nicht einmal zusammen gegessen haben. Anscheinend sahen sie die Najasa, so als würde sie, wie soll ich sagen, also nicht nur durch das Blut übertragen werden, sondern auch anderweitig darf man sich einmal mit der Frau im gleichen Haus oder im gleichen Raum befinden. Das hat der Islam abgeschafft und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie im Hadith al-Bukhari bei Muslim steht, auch den Koran gelesen, während sein Kopf im Schoße von Aisha radiallahu ta'ala anha war. Aisha sagte radiallahu anha, wir hatten damals jeweils nur ein Kleid, das wir auch während der Menstruation trugen. Wenn etwas Blut auf das Kleid gelangte, befeuchtete unser einer die Stelle mit Speichel und kratzte es dann mit den Fingernägeln ab. Und das weist darauf hin, dass die Scharia die Sachen einfach gemacht hat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Die Großmutter von Bakar ibn Yahya berichtet, ich ging zu Salama, als eine Frau von den Quraysh sie über das Salah befragte. Sie fragte sie über das Salah, welches eine Frau in dem Kleid, das sie während der Menstruation trug, verrichtet. Sie sagte, Salama radiallahu anha, wenn wir zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam unsere Periode bekamen, warteten wir die Tage ab, das heißt die Tage der Menstruation, und vollzogen dann den Russel. Dann prüften wir, ob auf das Kleid, das wir trugen, Blut gelangt war. Wenn ja, wuschen wir es und beteten dann darin. Wenn nicht, haben wir es gelassen. Hinweis, wie gesagt, also Hinweis, das verstehen Frauen natürlich besser als Männer, es geht einfach darum, dass Blut und Menstruationsblut, wenn das an die Kleider gelangt, ist es nicht so einfach, das wegzuwaschen. Wenn es einfach so wäre, dann wäre die Frage, mehr oder weniger unnötig. Aber jeder weiß, dass so eine Art von Blut, wenn man Speichel drauf macht und mit den Fingernägeln abkratzt, keine Sache ist, die so weggeht, wie man sie heutzutage in eine Waschmaschine stecken würde. Es hielt uns nicht davon ab, damit zu beten. Und was diejenige Frau angeht, die ihre Haare zusammenband, so pflegt sie den Russel zu vollziehen, ohne die Haare zu lösen. Aber wir gossen 3 Hände voll Wasser auf den Kopf. Wenn wir der Meinung waren, dass der Haaransatz bereits nass geworden war, massierten wir den ganzen Kopf. Hiernach gossen wir Wasser auf den gesamten Körper. Na, in diesem Hadith, der unauthentisch ist, aber trotzdem, Informationen beinhaltet, die für uns relevant sind, vielleicht auch an anderer Stelle nochmal erwähnt werden, aber wir können sie hier auch an dieser Stelle erwähnen. Zwar geht es um die Geschichte, wenn eine Frau den Russel vollzieht, nach der Janaba oder nach dem Haid, nach der Menstruation, und sie geflochtene Haare hat. Dann stellt sich die Frage, oder gebundene Haare hat, dann stellt sich die Frage, ob sie diese Haare öffnen muss, ja oder nein, weil manche Gelehrte unterscheiden zwischen dem Russel nach Janaba, der öfter stattfinden kann, im Gegensatz zum Russel nach dem Haid, der einmal im Monat stattfindet, und sie verpflichten die Frau zum Öffnen dieser gebundenen Haare im zweiten Fall und nicht im ersten Fall, also im Fall der Menstruation, aber nicht im Fall nach der Janaba. Und richtigerweise gilt für beide das Gleiche. Entscheidend ist, dass, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er den Russel vollzogen hat, vergewisserte er sich, wie es heißt, hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatah, das heißt, er vergewisserte sich, bis das Wasser an seine Kopfhaut gelangt ist. Und das zeigt, dass es hier nicht um die Haare geht, die gewaschen werden beim Russel, sondern dass das Wasser an die Kopfhaut gelangen muss. Dann hat man den Russel vollzogen. Und das Gleiche gilt, sagen wir, für die Frau auch. Nach dem Hayd und nach dem Nifas, nach dem Wochenbett und nach dem Janabe. Es geht nicht um die gebundenen Haare. Sollten die gebundenen Haare das Wasser abhalten, was natürlich ein Hindernis darstellt, muss die Frau eher aufpassen, dass das Wasser auch an die Kopfhaut gelangt. Aber sie muss nicht unbedingt ihre Haare öffnen. Wallahu tabarak wa ta'ala. Deswegen sagte sie, wenn wir der Meinung waren, dass der Haaransatz bereits nass geworden war, massierten wir den Kopf, hiernach gossen wir Wasser auf den gesamten Körper. Also die Mindestform des Russel, das Wasser an den gesamten Körper gelangt. Asma, die Tochter von Abu Bakr, sagte, ich hörte, wie eine Frau den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam folgendes fragte, was soll unser einer mit ihrem Kleid machen, wenn sie rein geworden ist? Soll sie damit beten? Er antwortete, wenn sie daran Blut vorfindet, soll sie es mit etwas Wasser benetzen und abkratzen. Wo sie kein Blut sieht, soll sie es mit Wasser bespritzen, dann kann sie in diesem Kleid beten. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird eine Frau gefragt, wie sie damit umgehen soll, wenn ihr Kleid nach der Menstruation etwas abbekommen hat vom Blut oder eben nicht. Und der Prophet alaihi wasallam machte eine Fallunterscheidung. Diejenige Stelle, an der sich Blut befindet, die soll sie abwaschen. Also mit Wasser benetzen heißt, eine Handvoll Wasser nehmen und sie auf die, also einen halben Mund Wasser nehmen und auf die entsprechende Stelle gießen und dann das abkratzen, was man davon abkratzen kann. Sollte sie kein Blut sehen, soll sie es mit Wasser bespritzen. Das heißt, die Stelle, an der eventuell sich Blut angesammelt haben könnte. Weil es könnte sein, dass man etwas übersieht. Und hier geht man auf Nummer sicher. Und das ist auch, du musst dir vorstellen, dass die Kleider sind unterschiedlich. Nicht alle Stoffe haben die gleiche Farbe. Und manchmal übersieht man etwas. Und auf diese Art und Weise geht man auf Nummer sicher. Wie gesagt, geht man Nummer sicher. Denn wenn man Wasser nimmt, in die Hand Wasser nimmt, dann ist, und das ist die, wie man auf Arabisch sagt, Fiqh al-Mas'ala, darum geht es eigentlich, wenn man irgendwo Najasa hat, dann versucht man, die Najasa zu, mit reinem Wasser zu überwiegen. Ähnlich wie der Beduine, der in der Moschee uriniert hat. Stell dir mal vor, heutzutage würde einer das machen. Dann wäre es schwierig, diese Stelle so zu reinigen, dass nichts mehr da ist, wie vorher es war. Ja. Aber wir wissen, es geht uns gesetzlich darum, dass dieser Ort wieder sauber wird, islamisch gesehen, dass man beten darf. Und wir wissen, dass die Najasa abgeschwächt wird, indem man sie vermischt mit anderen. Ja, deswegen ist es nicht das Gleiche, ob ich einen Tropfen Urin habe in einem Glas oder einen Tropfen im Meer. Das ist nicht das Gleiche. Das heißt, es wird abgeschwächt. Und deswegen hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, nimmt einen Eimer Wasser und gießt ihn über die Stelle. Weil dieser Eimer ist viel mehr Wasser als dort an Najasa, es überwiegt. Wenn es überwogen hat, an solchen Stellen, gerade an solchen Stellen, wo es schwierig ist zu reinigen, und der Boden gehört dazu, und Kleider gehören eben auch dazu. Und deswegen auch der Mann, wenn an seine Kleider Madi kommt, diese Vorsamenflüssigkeit, dann reicht es auch aus, wenn er eine Handvoll Wasser nimmt und sie gießt auf die entsprechende Stelle. Er braucht nicht reiben, er braucht nicht auswaschen, er braucht nicht andere Hose anziehen, ähnliches. Und es reicht, wenn er das macht, dann ist diese Stelle rein. Aber warum? Weil Kleider zu reinigen ist schwierig. Aber wenn das Geschlechtsteil, was es Madi hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ali ibn Abi Talib gesagt, dass er sein Geschlechtsteil waschen soll. Okay? Warum? Weil die Haut zu waschen ist einfach. Aber Kleider, die Najasa von Kleidern abzuwaschen, ist eben schwierig. Bei Blut genau das Gleiche. Wenn du Blut auf deiner Haut hast, abzuwaschen, ist ein Kinderspiel. Aber Blut an Kleidern abzuwaschen, das sich da festgesetzt hat, ist eben nicht dasselbe. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Asma, die Tochter von Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhuma, sagte, ich hörte, wie eine Frau den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, O Gesandter Allahs, was soll unser einer machen, wenn auf ihr Kleid Menstruationsblut gelangt ist? Er sagte, wenn sie daran Menstruationsblut vorfindet, soll sie es mit etwas Wasser benetzen und abreiben, dann Wasser darauf spritzen und beten. Also sie macht, was sie kann und dann überwiegt das Wasser mit dem, was sie drauf spritzt und dann ist die Sache erledigt. Selbst wenn danach noch etwas übrig bleibt, eine Spur übrig bleibt, gilt das gesetzlich als rein und nicht als najis. Nächsten Überlieferung etwa dasselbe, nur dass es hier heißt, kratze es mit einem Gegenstand weg, dann reibe es mit Wasser ab und bespritze es. Und ich glaube, hier sieht man auch, dass das hier auch um Fälle geht, wo das Blut schon also fest ist. Da ist es nämlich schwierig, es wegzubekommen. Ansonsten, wenn es noch frisch ist, jeder weiß, wenn er ein bisschen Wasser drauf macht, dann geht es leicht weg. Qais, die Tochter von Mihsan, sagte, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam über Menstruationsblut an der Kleidung. Er sagte, kratze es mit einem Stück Holz ab und wasche es mit Wasser und Zizifusblätter. Und auch in diesen Überlieferungen seht ihr, dass auch wenn der Prophet alaihi salatu wasallam in diesem Hadith gesagt hat, kratze es mit einem Stück Holz ab, das nennt man, diese Aussage ist zwar eine Einschränkung, aber sie hat gesetzlich gesehen keine einschränkende Wirkung. Was heißt das? Das heißt, er hat zwar gesagt, benutze ein Stück Holz, aber was ist, wenn er was anderes benutzen würde? Das ist kein Problem. Wir haben die Überlieferung vorhin gesehen, Fingernagel, irgendeinen Gegenstand nehmen. Das sind alles Sachen, wo man sieht, dass es wichtig ist, für den Fiqh-Gelehrten zu schauen, worum geht es eigentlich. Das eigentliche Ziel ist die Entfernung der Najasa, also kann es nicht sein, dass es um den Fingernagel geht oder die Holz oder ähnliches. Ja? Oder könnte jemand sagen, sich versteifen an diese Überlieferung, so wie sie überliefert ist. Ja? Aber Die Antwort ist eigentlich nicht kompliziert. Schaut die anderen Überlieferungen auch an. Immer was wir sagen, immer das Gleiche. Urteile nicht zu schnell, wenn du einen Hadith vor Augen hast. Weil heutzutage werden dann manchmal auch von Internetseiten werden so jeden Tag ein Hadith gepostet oder über andere soziale Medien. Jeden Tag kommt mal einen neuen Hadith und so weiter. Die Leute, die Hadith senden, die machen sich nicht unbedingt viele Gedanken darüber, wie der ankommt bei dem Leser. Okay? Aber du eben, weißt du, pass eben auf. Aber derjenige, der versendet, sollte eigentlich auch aufpassen, wie das bei den anderen ankommt. Bedarf dieser Hadith einer Erklärung? Kann man ihn falsch verstehen? Und so weiter und so fort. Für all diese Sachen, ja, einen darf man nicht unterschätzen. Wallahu a'lam. Aisha sagte, manche Frau hatte ein Kleid, das sie auch trug, wenn sie ihre Periode hatte. Und manchmal wurde sie in diesem Kleid auch Junub. Wenn sie dann einen Tropfen Blut sah, hat sie es mit ihrem Speichel benetzt und abgekratzt. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Hadith vorher und dem Hadith hier? Wir haben eine Mauquf-Überlieferung, aber doch nicht ganz, um Abu Dawud in seinem Manhaj zu verteidigen, weil sie erzählt aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie will damit sagen, damals war es zu seiner Zeit gang und gäbe, und wäre dies nicht in Ordnung gewesen, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen. Und deswegen ist es doch eine Mauquf-Überlieferung. Allerdings, die Bedeutung davon ist marfu'. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu sagte, dass Khawla, die Tochter von Yasar, einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe nur ein Kleid und dies trage ich auch, wenn ich meine Tage habe. Was soll ich tun? Er sagte, wenn du rein geworden bist, dann wasche es und bete darin. Sie fragte, was aber, wenn das Blut nicht weggeht? Er antwortete, es genügt, wenn du es wäschst. Die Spuren machen nichts aus. Also in diesem Hadith, der dieses Kapitel abschließt, haben wir das noch einmal schön zusammengefasst, was wir vorhin gesagt haben. Und das zeigt, dass diese Scharia wirklich eine Scharia der Erleichterung ist. Denn ihr wisst vielleicht, dass das Volk der Schrift vor uns, wenn Najas an ihr Kleid kam, hatten sie nicht die Erlaubnis gehabt, die wir haben. Sondern sie durften, sondern sie mussten den Teil des Kleides, wenn sie das Kleid noch benutzen wollten, ausschneiden und wegwerfen. Nicht mal waschen hätte für sie ausgereicht. Und so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala urteilt, wie er will. Er macht manchen Menschen leichter, manchen Menschen schwerer, wie es seine Weisheit erfordert, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für diese Erleichterung. Und wir müssen nur noch Allah, nachdem wir ihm dankbar sind, nach dem handeln, was er von uns verlangt, subhanahu wa ta'ala. Aber hier ist entscheidend, wie ich gesagt habe, dass eben die Spuren, nachdem sie abgeschwächt worden sind, beim Blut auf der Kleidung keine Auswirkung haben. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Aber normalerweise, also wenn das jetzt woanders wäre, würden wir sagen, das muss weggewaschen werden. Also, wenn wir Wasser haben und dieses Wasser, darin fällt eine Najasa. Und dadurch wird der Geruch oder die Farbe, wie in diesem Fall die Farbe, verändert, dann würden wir sofort sagen, dass das Wasser ist Mutanajis, also ist Najis geworden durch irgendwas, was da reingekommen ist. Und solange eben Geruch, Farbe oder Geschmack erkennbar sind die Sachen, die empirisch nachweisbar sind, dann würden wir sofort sagen, dieses Wasser ist Mutanajis. 131. In dem Kleid beten, das man während des Geschlechtsverkehrs trug. Die Sache, die da zugrunde liegt, ist eben, dass Najasat, Unreinheiten, auch während ein Mann sich seiner Frau nähert, austreten, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Und das, was für den Mann gilt, mit der vorsamen Flüssigkeit, gilt das gleiche für die vaginale Feuchtigkeit bei der Frau. Und das sind alles Sachen, die sind Najis, richtigerweise unter den Ulama. Und deswegen ist die Frage, wie verhält es sich grundsätzlich mit der Kleider, die eventuell etwas abbekommen haben könnte. Muawiyah, der Sohn von Abu Sufyan, radiallahu anhuma, fragte seine Schwester Habiba, die Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Pflegte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in dem Kleid zu beten, das er auch trug, wenn er mit seiner Frau verkehrte? Sie sagte ja, wenn er keine Unreinheit daran sah. Also wissen wir auch hier, dass wir eine wichtige Regel aus diesem Hadith entnehmen, dass wir nichts auf Zweifelhaftem aufbauen. Ja, es kann sein, dass dadurch Najasa an die Kleider gelangt, aber das ist nicht die Ausgangslage. Ausgangslage ist, dass das Kleid rein ist, daher ist, und erst wenn ich etwas sehe, Najasa sehe, oder wie gesagt bei anderen Situationen schmecken kann, oder wie beim Alkohol zum Beispiel schmecken kann, oder zum Beispiel riechen kann, dann ist es für mich relevant. Alles andere wäre eine Überlastung für die Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet aber, im Umkehrschluss, wenn er Unreinheit daran gesehen hätte, und Unreinheit ist in diesem Fall richtigerweise nicht das Sperma des Mannes, sondern nur eine Flüssigkeit, die Vaginalflüssigkeit der Frau oder eben der Vorsamen des Mannes. Das sind eben Unreinheiten, die entweder weggewaschen werden müssen, wie das die Flüssigkeit der Frau, oder eben mit Wasser übergossen werden können, indem man einfach einen Halt voll Wasser nimmt und auf das Kleid macht, wo der Vorsamen gekommen ist. 132. In der Decke der Frau beten. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete nicht in unseren Decken oder in Überwurf. Der Zweifel stammt vom Überlieferer Ubaidullah. Und die Decken, wie es in der Fußnote heißt, ein Untergewand, das man auch als Decke verwendete. Überwurf, wie heißt es, ist einfach etwas, was man getragen hat, wenn man sich seine Aura bedecken wollte oder ähnliches. Aus diesem Hadith, aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir nicht, dass dies verboten wäre. Weil die bloße Unterlassung, dass der Prophet alaihi wasallam das gemacht hat, heißt nicht, dass es verboten ist. Sondern es kann sein, dass er andere Sachen gehabt hat, die er angezogen hat. Also er hat auf jeden Fall andere Sachen gehabt, in denen er seine Aura bedeckt hat. Und deswegen, wenn er jetzt gesagt hätte, man darf es nicht, oder er anders darauf hingewiesen hätte, dann wäre es uns relevant gewesen. Aber das bedeutet nicht, dass man das nicht darf. Kann sein, dass er es aus Sicherheitsgründen weggelassen hat, weil er eben befürchtet, dass dort etwas Unreinheit gewesen ist von der Menstruation oder Ähnlichem. Das ist, weiß Allah am besten Bescheid. Aber dieser Hadith ist kein Argument zu sagen, dass dies für uns nicht erlaubt ist. Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete nicht in unseren Milhafa. Das ist wieder das gleiche wie vorhin auch. Das heißt in unseren Überwürfen. 133. Die diesbezügliche Erlaubnis. Maimuna berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete und ein Mirt trug. Ein Mirt ist ein Überwurf oder Obergewand, sowohl für Frauen als auch für Männer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete und trug dabei ein Mirt, das manche seiner Frauen, Ehefrauen trugen, wenn sie ihre Tage hatten. Er betete darin. Und das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade eben gehört haben. Schauen wir uns noch die nächste Überlieferung dazu an, bevor wir es kommentieren. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte nachts zu beten, während ich neben ihm lag und meine Tage hatte. Auf mir lag ein Überwurf und er berührte einen Teil davon. So, und jetzt haben wir genau das, worauf ich vorhin hingewiesen habe. Die Überlieferungen vorher wiesen darauf hin, also die Überlieferungen von Aisha radiallahu anha besagen, dass der Prophet, also das ist eine interessante Fall, deswegen möchte ich kurz darauf hindeuten, weil das hilft uns auch bei anderen Überlieferungen, wenn wir verstehen, dieser Situation zugrunde liegt. Die drei Überlieferungen sehen wir, dass Aisha gesprochen hat, und sie sagt in zwei Überlieferungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht in den Überwürfen seiner Frauen gebetet hat. Auch in der dritten, sie sagt, er hat gebetet, während ich neben ihm lag und einen Überwurf hatte und hat mich nur berührt, mich um den Überwurf berührt. Aber er hat Druck ihn immer noch nicht. In der anderen Überlieferung sagt Maimuna, dass er sehr wohl in den Überwürfen der Ehefrauen gebetet hat. Wie geht man mit solchen Überlieferungen um, die es mehrmals gibt? Ganz einfach, indem man einfach versucht, sich zu versetzen in diese Lage, in diese Zeit zu versetzen. Und da wird man schnell merken, dass die Menschen, jeder Mensch kann nur das berichten, was er selbst erlebt hat oder was er von anderen erzählt bekommen hat. Und deswegen, Aisha radiallahu anha, wenn sie sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nie in den Überwürfen seiner Ehefrauen gebetet, dann sagen wir ihr, das ist das, was du gesehen hast, das ist das, was du mitbekommen hast. Aber du warst eine von 9 Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du weißt nicht, was in den anderen Häusern immer passiert ist, nur von dem, was du mitbekommen hast. Und deswegen Maimuna radiallahu ta'ala anha berichtet etwas anderes. Und hier, das ist ein Punkt. Und deswegen müssen wir jede Überlieferung so einordnen, weil diese Sahaba sind ja keine Propheten. Ja, die Sahaba sind ja nicht allwissend. Jeder von ihnen sagt, was er gesehen hat. Wenn ein Sahabi sagt, der Prophet hat nie das und das und das gemacht, wie in einer Überlieferung heißt es, Aisha sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals mehr als 11 Raka'a in der Nacht gebetet hat, zum Beispiel. Ja? Sie redet von dem, was sie erlebt hat, aber wir wissen, dass der Prophet auch 13, auch 15 Raka'a gebetet hat, sallallahu alaihi wasallam, nachts auch. Ja? Insofern, jede Überlieferung wird so behandelt, wie es ihr zusteht. Ja? Und eine zweite Sache ist, und das ist auch eine wichtige Regel, auf Arabisch sagt man Al-Muthbit Muqaddamun Al-Nafi. Das heißt, jemand, der eine Sache zuschreibt, seine Aussage hat Vorrang gegenüber jemandem, der eine Sache verneint, ablehnt, ja, leugnet. Wenn einer sagt, der Prophet hat das und das nicht gesagt, das und das nicht gemacht, dann heißt das lediglich, dass er es nicht gesehen hat, dass er es gemacht hat, oder dass er nicht mitbekommen hat, dass er es gemacht hat. Das war's. Aber wenn jemand sagt, der Prophet hat das gesagt, hat das gemacht, dann hat das ja mitbekommen. Also hat er mehr Informationen als der andere. Ja. Weil wer ist derjenige Mensch, der den Propheten immer beobachtet von A bis Z? Das gibt's nicht. Ja. Und deswegen sagen die Gelehrten, da ja beide vertrauenswürdig sind und jeder nur redet von dem, was er erlebt hat, ist die Aussage desjenigen, der etwas dem Propheten zuschreibt, hat Vorrang gegenüber der Aussage einer Person, die etwas dem Propheten abschreibt. Und deswegen war das richtig, als wir vorhin gesagt haben, was Aisha sagt über den Überwurf, bedeutet nicht, dass es verboten ist, sondern sie bedeutet nur, was sie gesehen hat. Und Maimuna hat etwas mehr gesehen und ihre Aussage gilt eben und hat in diesem Fall Vorrang. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. طيب, ich gucke auf die Zeit. طيب. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle dann Stopp, bevor wir nämlich ein neues Kapitel anfangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Segen für eure Anwesenheit. Und ich belohne für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.